Hier ist ein neuer Flashback mit Fischer und Göbel. Für diese Sendung haben wir uns einer Weiterbildung unterziehen müssen in den letzten Wochen. Einer Weiterbildung zum Brückentechnologen, denn die Welt steht vor einer Zeitenwende. Genauer gesagt, seit dem März dieses Jahres, seit der Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima, Gefahr ist im Verzug. Das wussten auch schon vor ein paar Jahren Electric Six. Fire in the Disco! Mit Danger High Voltage. Um Strom, Licht und Energie geht es in diesem Flashback. Die Brückentechnologen Fischer und Göbel machen sich so ihre Gedanken um die Rettung der Welt und holen sich dabei auch akustische Unterstützung durch deutsche Spitzenpolitiker und Rhetoriker. Wenn man die Bilder aus Japan sieht, fehlt eigentlich nur noch einer: Godzilla. Vor der Küste Japans offenbart sich ein grauenvolles Geheimnis. Er lebt. Alle außer dir sind tot. Was für Beweise wollen Sie denn noch? Guck dir die Fotos an. Ein Albtraum kehrt zurück. Also das Monster, das er gesehen hat, ist Godzilla. Vor ihm die pulsierende Großstadt Tokio. Hinter ihm ein Trümmerhaufen. Eine unvorstellbare Panik breitet sich aus. Herr Ministerpräsident, Sie wissen, abgesehen von nuklearen Waffen gibt es nichts auf der Welt, was dieses Monster stoppen kann. Return of Godzilla. Geben Sie mir den Verteidigungsminister. Die Regierung steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Selbst der Einsatz modernster Waffen kann ihn nicht stoppen. Der Angriff des Monsters wird zu einer Orgie der Vernichtung. Godzilla. Die grandiose Rückkehr des erfolgreichsten Serienmonsters der Filmgeschichte. Bedrohlich, bombastisch, unaufhaltsam. Return of Godzilla. Unglaublich Godzilla, das war der Originalspot von 1984, dem Godzilla-Comeback-Film. Jawohl, wir haben auch schon eine Interviewanfrage an Godzilla gestrahlt, hat sich leider noch nicht zurückgemeldet, das berühmteste Film Ungeheuer der Welt. Dafür haben wir Originaltöne von Politikern zum Thema Energieumstellung in dieser Sendung. Jetzt erstmal OMD. Im Marabu Flashback mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel. Jetzt ein gern gehörter Politiker in dieser Sendung. Wir hatten ihn ja schon in unserer Aufschwungssendung. Der ehemalige Wirtschaftsminister Deutschlands, Rüderle. Das ist eine Frage der Machbarkeit. Ja, wir wollen noch schneller raus aus der Kernenergie, als wir es schon im Energiekonzept angesprochen haben. Aber es muss so sein, dass die Energieversorgung klimafreundlich ist, sicher ist und dass sie auch bezahlbar bleibt für Wirtschaft und für Menschen in Deutschland. Also auch für uns, die Brückentechnologen Fischer und Göbel. Die schöne neue Welt, die uns Rainer Brüderle da versprochen hat, damals noch Bundeswirtschaftsminister, wird sie kommen? Wir wissen es nicht, aber wir sind energiegeladen. Genau wie Evelyn Thomas, hier ist sie mit High Energy. passieren. And the Tubeway Army are Friends Electric im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Energie, Strom und Licht. Mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt eine große Politikerin für euch. Eine Frau, die vor allem natürlich bekannt ist als Managerin von Tonsteine Scherben, nicht wahr? Die letzten 4 Wochen, glaube ich. Genau so ist es. Die wunderbare Claudia Roth. Hören wir mal rein. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ja, es kostet uns was. Der Netzausbau, die Speicherkapazitäten. Aber wenn man auch ehrlich ist, dann muss man auch sagen, der teuerste Strom überhaupt, das ist der Atomstrom. Doppelt so teuer wie zum Beispiel die Windkraft, hat jetzt eine Studie von Greenpeace wieder vorgelegt. Ja, etwas eigenartiger Satzbau, Claudia Roth von den Grünen. Aber natürlich eine kernige Aussage. Auf jeden Fall auch die große Rockmanagerin Claudia Roth von Tonsteine Scherben dürfen wir nicht vergessen, und das macht die Aussage auf jeden Fall etwas geschliffener, denn wir wissen, Atomstrom ist vor allem teuer. Und das führt uns hin zu den Alternativen, unter anderem der Windenergie, und das führt uns wiederum zu David Bowie. Denn kein Flashback ohne David Bowie. Und hier ist When the Wind Blows. Child, it's all done. When the wind blows. When the wind blows. When the wind blows. Life burns a savage wound and great wrong. Trust in the twisted word. You'll run, run away. You'll take it all home. You'll spin and fall dead. But they won't believe you. No matter what you say. So long, child. It's awful dark. I've never found. When the wind blows. When the wind blows. When the wind Flashback ohne Bowie, das war seine Filmmusik When the Wind Blows. Kein Flashback ohne Fischer und Göbel, den Brückentechnologen. Wir hatten ja gerade die wunderbare Rockmanagerin Claudia Roth, Tonsteine Scherben, die alten Straßenkämpfer. Genau, und hören wir mal, was ihr Parteifreund, der ehemalige Straßenkämpfer, zwischenzeitliche Bundesumweltminister Jürgen Trittin zur Energiewende zu sagen hat. Wir Grünen sind zu einem schnellen Verfahren bereit, wenn es zu einem schnellen Ausstieg aus der Atomenergie führt, schneller als dieses vorgesehen war und schneller als die im letzten Jahr verlängerten Laufzeiten sowieso. Sag mal, Fischer, das geht doch auch schneller, oder? Warte, Göbel und bitte Brückentechnologe Fischer. Wir Grünen sind zu einem Los, Jürgen, schneller, schneller, schneller, das geht doch schneller. Wenn es zu einem schnellen Ausstieg aus der Atomenergie führt, schneller als dieses vorgesehen war und schneller als die im letzten Jahr verlängerten Laufzeiten sowieso. Lights out! Aha! Blast, blast, blast! Lights out! Aha! Blast, blast, blast! Lights out! Stay. Dance into the dark. Beowulf, Sänger der G-Giles Band mit Lights Out im Flashback mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel. Es geht um die Energiewende, um den Atomausstieg und natürlich gehört zur Energiewende auch das Sparen. Das tun wir jetzt mit Chromeo. Don't turn the lights on. There must be another way. When she's gone to a better place. And loneliness will hurt you if you can't get through. Starts to fade, and dawn is just an hour away. I feel she's watching over, and it gets me through the night. It makes me wonder what you'd say. It's taking me back to the month of May when I watched you do it. Alright. I'm thinking back to what we'd share. In many ways, I'm already there, and I watched you do it. Turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Without you there. And only those who hurt you will say patience is a virtue when it's been so long. And I can't think about it. No, I can't figure it out. Cause just how real you're feeling every time that you're appearing leaves no room for doubt. Makes me wonder what you'd say. It's taking me back to the month of May when I watched you do it. Alright. I'm thinking back to what we'd share. In many ways I'm already there. And I watched you do it. Don't turn the lights on. Cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Tanzen im Dunkeln, don't turn the lights on. Ja, im Dunkeln lässt sich gut fummeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Altherrenwitze hier, Marabu Flashback mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel mit dem Flashback zur Energiewende. Ja, und wir kommen jetzt zur längsten Platte dieser Show. Das ist eine Deutsch-Rock-Platte, eine Krautrock-Platte aus den 70er Jahren von Electric Sandwich. Sie heißt China und während wir hier moderieren, bauen die Chinesen gerade 50 neue Atomkraftwerke. We'll be right back. Electric Sandwich im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, den Brückentechnologen, dem Marabu Flashback zum Thema Energiewende. Und kein Flashback Energiewende ohne ordentlichen Stresstest. Genau, hier ist der EU-Energiekommissar Oettinger mit seinen bedeutendsten Aussagen zu den AKW-Stresstests. Winrad ohne jede Mitwirkung der Kommission von seinem Sachverstand Gebrauch gemacht und hat in einem Umlaufbeschluss ein Ergebnis gebracht, dass man menschliches Versagen und menschliche Ursachen nicht einbeziehen soll. Ich halte dies für ungenügend. Deswegen werde ich für die Kommission gegenüber allen 27 Atomaufsichtsbehörden sagen, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung aller Risiken. Das gilt für Naturursachen wie Erdbeben, wie Hochwassergefahren, wie Kälte oder Wärme. Und es gilt für menschliche Ursachen, sei es Versagen oder Unglück oder sei es Absicht und Verbrechen. Oettinger setzt nicht nur die Atomkraftwerke unter Stress, sondern auch seine Zuhörer. Sag mal, Fischer, hast du eigentlich den Anfang verstanden? Windrad. Muss wohl Englisch sein. Oettingers erste Englischversuche oder so. Also mich erinnert Oettinger an Herrn Fuchs von Herrn Fuchs und Frau Elster aus dem Sandmännchen. Menschliches Versagen. Wir spielen jetzt im Flashback Sisters of Mercy mit Body Electric. The sound around us. Sisters of Mercy mit Body Electric aus deren ersten Album. Was ist nun unser Beitrag zur Energiewende? Brückentechnologe Göbel. Wir haben uns natürlich so Gedanken gemacht und sind zum Schluss gekommen, wir können uns natürlich nicht immer nur über die armen Politiker lustig machen. Wir wollen ja auch einen Beitrag leisten. Andere Radiosender würden ja jetzt, um einen Titel zu finden, ja, ihren Computer anschmeißen. Stromfresser, ne? Stromfresser, französischer Atomstrom. Nicht so bei Radio Marabu. Nein, nicht so bei Radio Marabu, denn wir haben natürlich unser Archiv und in das gehen wir herab. Die Kellertreppe mit Kerze, genau. Brandschutzbestimmungen werden natürlich eingehalten. Das ist ganz, ganz wichtig und da stehen dann unsere Schallplatten und da gibt es den Raum O. Und wenn es dort nicht zu menschlichem Versagen kommt, finden wir bei Olivia Newton-John das Werk Soul Kiss aus dem Jahr 1985 und darauf ist Titel 10 Electric. Der passt natürlich gut. Lieber Brückentechnologe Göbel, wenn du jetzt mal den Schallplattenspieler anwerfen würdest... Genau, und das Ganze wird von Hand betrieben, also wieder kein Atomstrom. Ich werde das Ganze mit der Hand kurbeln, natürlich in der exakten Geschwindigkeit von 33 1/3. Das ist sehr, sehr gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir jetzt Olivia Newton-John, Hand betrieben und Hand verlesen, Electric. Olivia Newton-John, Electric im Marabu-Flashback zur Energiewende mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel. Ja, und Stammhörer wissen ja, dass wir in jedem Flashback eine Platte dabei haben, die ganz besonders erbärmlich ist. Viele werden gehofft haben, das war's gerade, Olivia Newton-John, aber nein. Einer geht noch. Wir waren ja mal, Fischer und Göbel, bei einem privaten Radiosender in Thüringen und unser damaliger Programmchef, den wir auch sehr mochten, der stand auf die nächste Band. Auf die Münchner Freiheit. Und wir waren damals noch keine Brückentechnologien, oder keine Brückentechnologen. Wir standen aber schon auf Licht, wie jetzt die Münchner Freiheit. Ich will hier nicht im Dunkeln sein. Zerstör mich nicht. Ich möchte so gern romantisch sein. Ignorier mich nicht. Ich will hier was erleben. Im Dunkeln ist man so allein. Über Wolken schweben, ich sehne mich nach Sonnenschein. Oh, ich steh am Licht, ich höre dich, ich steh am Licht. Warum, das weiß ich nicht, ich steh am Licht. Ich steh am Licht, elektrisches Licht, ich steh auf dich. Warum, das weiß ich nicht, ich steh am Licht. allein. Doch dann kam ich. Hey, alles muss noch heller sein und gut in Sicht. Ich will hier was erleben, im Dunkeln ist man so allein. Und wenn die Lichter leuchten, dann fällt mir nur noch plötzlich ein. Ich steh auf Licht, die Sonne und ich, ich steh auf Licht. Warum, das weiß ich nicht, ich steh auf Licht. Flashback. Im Jahr 84 fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Flashback zur Energiewende war das Ellie Goulding mit Lights. Ja, die Brückentechnologen Fischer und Göbel suchen jede Menge Musik raus, die zur Energiewende passt. Zum Atomausstieg kommen wir jetzt zu Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. To Im Marabu-Flashback zum Thema Energiewende mit den Brückentechnologen Fischer und Göbel Together in Electric Dreams und gesungen hat natürlich der Sänger von The Human League, Phil Oakey. Und in so einem Flashback zur Energiewende darf natürlich eine Band nicht fehlen und zwar das Electric Light Orchestra. Und wir enden mit dem passenden Song dazu, The Lights Go Down. Und wie hieß es 1989? Der Letzte macht das Licht aus. Da wir ja Energiesparer sind, machen wir das jetzt auch hier im Flashback.